Deswegen ist Jin auch immer so pleite. Weil ach, deswegen fährt er so ein altes Auto. Ein altes Auto! Hallo und herzlich willkommen zum 12. und damit letzten News-Podcast im Jahr 2015. Der Schnee liegt noch nicht ganz, aber dafür haben wir heute Nikolaus und einen ganz besonderen Conancast, nämlich ist mit dabei unser Stargast. Ich begrüße Kevin. Schönen guten Abend. Zudem begrüße ich die Dame hier im Feld. Hallo Bianca. Hallo Leute. Und zu guter Letzt ist auch mit dabei Olli. Hallo Olli. Ja, hallo. Ich hoffe, ihr hattet auch so ein schönes Nikolausgeschenk wie ich. Ah. Was hast du bekommen? Ja, Meinst du es besser? Okay, fang mal. Naja, also. Wie in der Grundschule früher. Ja, Über Vergleichen und. Gut, beginnen wir mit ein paar allgemeinen Informationen. Zunächst zum Conancast Nummer 89, den wir im letzten Monat veröffentlicht haben. Da ging es um die Anime-Film-Comics, der Scharfschütze aus einer anderen Dimension, Ichigeno Sniper, Dimensional Sniper, Teil 1 und Teil 2. Wer sich mit dem Gedanken, oder wer mit dem Gedanken spielt, sich diese Filme, beziehungsweise Anime-Film-Comics zu kaufen, oder den Film, der kann dort gerne mal reinhören. Und auch wer am Film interessiert ist, wer an der Active-Con interessiert ist, wer am Conancast interessiert ist, gerne reinhören. Conancast Nummer 89. Gut, dann machen wir auch schon weiter mit dem Anime in Deutschland. Da haben wir ein paar sehr brisante Informationen. Mhm. Und zwar sind die Detektiv-Conan-Lizenzen wieder verfügbar, nicht wahr, Herr Stargast Kevin? Ja, Herr Stargast Philipp, nein, wie nennt man dich eigentlich immer? Der Moderator. Moderator, na, ja, Herr Moderator Philipp. Es ist so, wir hatten ja, ich fange anders an, wir hatten ja erstmal Infos von einem ominösen Chat zwischen KSM, Anime und einem Fan, und es war so, dass darin KSM geplaudert hat. Ich zitiere kurz: Zu können muss ich derzeit schweigen, wäre halt der Hammer, aber bis vor kurzem war die Lizenz nicht für Deutschland freigegeben und nun stürzen sich alle drauf. Bleibt abzuwarten, wer sich die Lizenz sichern kann. Zwinker-Smiley. Klar ist, so haben im Anime und wir herausgefunden, schon vor einer ganzen Weile, dass die Lizenzen schon seit mindestens August diesen Jahres auf jeden Fall wieder verfügbar sind. Wir haben da E-Mail-Kontakt gehabt mit Leuten tatsächlich aus Japan, die auch mit Conan involviert sind, auch direkt und stark involviert sind. Daher auch den Beweis, den wir haben. Dass das dann auch irgendwann mal öffentlich werden würde, war uns klar, dass das durch KSM und ziemlich nichtssagend öffentlich werden würde. Das war mir nicht klar. Und zweitens ist das auch ziemlich schade. Denn erstens hat man ja so alle anderen aufgeweckt, auch mögliche Konkurrenten von KSM. Zum anderen hätten wir natürlich gerne eine etwas andere Nachricht gehört, nämlich nicht nur, dass die Lizenzen verfügbar sind, sondern wir haben die Folgen oder eher wir haben die neuen Folgen. Das wollten wir hören, das werden wir vielleicht noch hören, vielleicht aber auch nicht. Was könnten wir denn hören? Was glaubt ihr, hören wir demnächst? Tja, die Geschichte geht ja eigentlich noch weiter. Ja. Denn danach kursierte im Internet die Meldung zur Anime Copyright Allianz, dass dort auf der Website aufgetaucht ist, dass Detective Conan die Serie lizenziert wäre. Allerdings hat sich dann später herausgestellt, dass diese Serie Detective Conan schon ewig dort gelistet ist. Genau. Und niemand weiß genau warum. Ist einfach dort gelistet, dass sich die Anime Copyright Allianz, die ja Lizenzen aus dem Internet oder illegale Kopien aus dem Internet fischt, darum kümmert. Also tatsächlich weiß man mittlerweile, warum Conan da drin steht. Der Typ, der bei der Anime Copyright Allianz arbeitet, der heißt, glaube ich, Artemis, der hat im Kasee-Forum gesagt, damals hat man einfach alle Serien hingeschrieben, die in Deutschland einfach im Fernsehen auch liefen und damit eine Lizenz hatten. Also nicht unbedingt eine Lizenz für den DVD oder Blu-ray-Markt oder so, sondern RTL 2 war ja damals involviert in der Conan, in die Conan-Serie und stand darum bei der Anime Copyright Allianz einfach drin. So ist das. Also ich glaube ja sowieso, dass irgendwer diese Lizenzen noch hat, aber sich nicht mehr drum kümmern will. Nein, die Lizenzen sind verfügbar. Ja, weiß wenn man denn, wer sie hat. Hat die jetzt schon jemand Neues lizenziert, schweigt aber noch, oder sie sind noch verfügbar und man kämpft darum, wie KSM so schön formuliert hat. Definitiv. Weiß man denn, wer sie hatte? Weil es war ja, wenn sie jetzt wieder verfügbar sind, müssen sie ja Ja, man kann natürlich spekulieren. Einmal kann man spekulieren mit RTL 2 und einmal mit Viacom, wohinter natürlich dann Viva stehen würde. Die brauchen die Lizenzen ja eh nicht mehr. Darum geht's ja nicht. Es kann ja auch sein, dass es ein Vertrag war, der besagte so und so viele Jahre. Und dann ist ja auch piep egal, ob man die braucht oder nicht. Vertrag ist Vertrag. Ja, aber meine, die hätten sich ja auch zu Wort melden können und durchaus sagen können, hier, wir haben die noch. Ja, ich glaube, die wollten nicht der Buhmann sein. Ja, genau, so ist es wahrscheinlich. Denn wenn Viacom gesagt hätte, wir haben noch die Lizenzen, dann hätten natürlich alle Detective Conan Fans gesagt, ja, strahlt es doch mal aus. Her damit, wieso zeigt es nicht im TV? Wo sie dann wahrscheinlich sagen, bei Viva und so sind die Einschaltquoten nicht hoch genug, wir haben gerade keinen Anime-Blog. Deswegen werden sie es wahrscheinlich still und heimlich einfach behalten ja, haben. Und obwohl wir auch sagen können, ja, es gibt ja tolle Hardcore-Fans und so weiter, aber die Quoten waren tatsächlich nicht immer so oft über dem Senderschnitt, ja, aber nicht immer sehr berauschend. Und das ist dann natürlich dann auch so ein Fall, bei dem auch Viva Konsequenzen ziehen muss. Ja, ich denke mal, das Problem bei Viva damals war einfach, dass sie zwar ein Anime-Programm hatten, ein kleines, aber recht gutes, wie ich fand, aber man hat ja, natürlich mal das Problem ja. gehabt, neue Lizenzen ranzuschaffen. Also Detective Conan dreimal wiederholt, komplett. In One Piece hat man gezeigt, einfach nur längere Serien, um einfach das Programm irgendwie voll zu bekommen. Und da war auch irgendwann auch das Limit erreicht an Lizenzmöglichkeiten, die sie hatten. Und vor allem auch an längeren Serien, die man über längeren Zeitraum zeigen kann. Und dann hat man sich irgendwann gedacht, ja komm. Waren irgendwann auch vorbei, ne? Ja, Detective Conan dreimal gezeigt, man kann es auch noch ein viertes Mal zeigen, aber irgendwann ist es auch witzlos. Sonst endet man ja noch wie Pro7 mit The Family Guy und sonst was alles. The Family Guy? Ja. Family Ihr wisst, Guy, was ich meine. Und lief The Big Bang Theory ja. und Two and a Half Men und was da nicht alles läuft. Nur sonst lief man nicht mehr lieber. Ja, alles rauf und runter bei Pro7. Aber so wollte man wahrscheinlich nicht enden, hat dann gesagt, wir streichen den Anime-Block komplett und dann. Ja, jetzt sind wir raus. Vielleicht waren die Lizenzen auch nur von RTL 2 geliehen. Weil die Conan-Folgen ja gleichzeitig noch bei RTL 2 am Wochenende ausgestrahlt wurden. Ja, am Anfang war es, glaube ich, so. Ja, ne? Das ja. war so. Und die hatten auch dieses Anime-Portal im Internet, was dann auch gefloppt ist. Ja, hatten sie eins? RTL 2 hatte eins. Da haben wir auch mal einen News-Podcast so gemacht und natürlich auch News geschrieben. So ist es nicht, aber Ewigkeiten her, ja. Naja. Na gut, dann haben wir noch ein paar weitere Meldungen und zwar auch wieder zu KSM. Und zwar hat sich KSM eine der meistgewünschten Anime-Serien gesichert. Jawohl! Ja. Eine Serie mit einem I im Titel. Und das kann nicht doch nur. Ja, wir haben berichtet, Knallermeldung und so weiter und so fort. Und seitdem wir exklusiv berichtet hatten, dass es sich um bei dieser Knallermeldung nicht um Conan handelt, ist bei vielen auch gleich der Dampf abgelassen worden. Viele sagten dann auch schon, ja, dann kann es doch keine Knallermeldung sein. Böse Zungen. Bei Detective Conan ist es ja so, die Lizenzen sind noch nicht lange verfügbar, sondern erst seit August, aber also mindestens. Mindestens, ja. Aber so lange ja auch nur wieder nicht. Die waren ja eine Ewigkeit verschollen, wie wir immer wieder berichteten oder spekulierten. Und ich denke mal, dass dort jetzt auch in der kurzen Zeit, die die Lizenzen wieder verfügbar sind, auch erstmal ein richtiger, ja, wie KSM schon sagte, Wettkampf herrscht, wer denn die Folgen bekommt. KC wird mitmischen, KSM ja sowieso, also, Universum, keine Ahnung. Ist ja nicht nur einfach irgendein Kampf, es geht ja auch darum, um die Rechte, also um welche Rechte. Geht es jetzt nur um die Fernsehausstrahlung? ProSiebenMax. DVD Blu-ray-Veröffentlichung? KC, ja, KSM. Beispielsweise, ja. Oder geht es auch um die Online-Rechte? Yeah. Das denke ich mal eher weniger. Also ich. Naja, Moment mal. KSM strahlt ja auch zum Beispiel Dragon Ball Z Kai parallel immer für eine Woche lang online aus. Ja. Bei Tokyo Ghoul war das genauso. Ja. Online-Rechte sind nicht so unwichtig, wie man denken könnte. Nee, also. Die scheinen immerhin einen großen Faktor zu spielen. Ach so. Wenn die bei Dragon Ball, dem normalen, das haben die ja auch online gezeigt, wenn es da keinen Anklang gefunden hätte, Da hätte man so bei Tokyo Ghoul und vor allem bei Dragon Ball Z-Kai gar nicht erst miterwerben müssen. Ja, stimmt natürlich. Ich dachte jetzt an sowas wie Anime on Demand, wo das dann dauerhaft verfügbar ist und was dann auch was kosten soll. Auch möglich. Bei Pussy Max ist wahrscheinlich irgendwie als kleine Klausel mit dem Vertrag irgendwie drin, dass man es eine Woche online zeigen darf und danach rausnimmt. Könnte ich mir vorstellen, ja. Und ich denke mal auch, dass es bei Detective Conan auch so werden könnte. Was toll wäre. Was aber dauerhafte wäre. Online-Rechte sind schon ziemlich teuer. Also dauerhafte, ja. Aber hast du dich informiert? Für eine Woche. Nicht wirklich informiert, aber das ist das, was ich mal gehört habe, dass es ziemlich teuer wäre für die Publisher eben, wenn man das dauerhaft ins Internet einstellt, weil dann ist es ja immer abrufbar, mal ganz im Gegensatz zum Fernsehen. Ja, auch bei Anime On Demand heißt es offiziell, dass nicht alle Serien für immer online sein werden. Auch die Online-Lizenzen werden irgendwann mal ablaufen und dann kann man die Serie nicht mehr kaufen oder leihen. Also schnell alles anschauen bei Anime On Demand, auch die Conan-Filme, die ja dort auch verfügbar sind. Ja, also es wird wahrscheinlich noch geboten und ich denke mal, vielleicht in den nächsten 2 Monaten oder so könnte man vielleicht mal wieder was hören. Ja, also, aber so schnell rechne ich jetzt nicht damit eine Entscheidung. Nee, zumal jetzt auch KSM gerade ist, damit er an die Öffentlichkeit gegangen ist, muss man abwarten. Genau. Und ich denke, wenn was kommt, dann natürlich erstmal die alten Folgen, also die 333 Folgen. Und wenn die auf DVD kommen, was ja gut möglich ist, ich tendiere immer dazu, wenn es auf DVD kommt, dann wird es auch eine Fernsehausstrahlung geben. Also ich denke mal, kein Publisher, ob jetzt KC oder KSM, wird das alleine machen, sondern auch sich noch ProSiebenMax oder ich meine auch Animax oder Tele5 mit an Bord holen. Also irgendwen müssen die einfach holen, dann einfach irgendwelche DVDs auf den Markt werfen. Die Fans bekommen das mit, aber alle anderen nicht. Ja, das lief. Aber mal ehrlich, wenn es wieder nur um die ersten 333 Folgen geht, dann wäre ich schon ein wenig enttäuscht. Also ich würde sie kaufen. Die Option ist ja da auf neue Folgen, wenn sie schon so weit sind. Ich denke mal, wenn jetzt KC oder KSM sich die Rechte sichert oder auch die anderen Publisher, die ich jetzt hier gerade nicht nennen möchte, dann geht es natürlich erstmal um die 333 Folgen. Denn niemand wird jetzt sagen, okay, ich habe die DVD-Rechte, ich fange jetzt an mit Folge 334. Muss das alles noch synchronisieren, wo die ersten 333 Folgen natürlich schon synchronisiert sind. Und genauso hat es auch Kase in unserem exklusiven Interview gesagt. Ja. Es wäre noch komisch, wenn wir einfach mit Folge 334 auf DVD anfangen würden, ohne die ersten 333 jemals veröffentlicht zu haben. Genau, fände ich auch komisch. Ja. Also, ja, oder? Oder auch ProSiebenMax, wenn die jetzt auf einmal kommen und sagen, wir strahlen jetzt erstmal neue Folgen aus, wird ja keiner machen. Die 333 Folgen sind ja fertig, die muss man nur noch aufs Laufband schieben oder auf die DVD pressen oder Blu-ray und fertig ist. Da ist alles fertig. Und dann mal gucken, wie es ankommt. Ja, genau. Und dann eventuell weitermachen. Denn die ersten DVD-Veröffentlichungen kamen ja scheinbar nicht so gut an. Ja, bei M4E. Ja, richtig. Made for Entertainment. Was ich sehr schade finde. Also ich war damals sehr hinter den DVDs. 9 DVDs, 3 Boxen. Naja. Es ist halt schade, die sind halt für einige Leute so teuer, dass man sich dann eine Box zu Weihnachten wünscht, aber... Gebraucht. Naja, und das dann bei 333 Folgen plus Option auf noch mehr. Ja, es kommt auf die Gestaltung der DVD drauf an. Also es gibt DVDs mit 3 Episoden, es gibt aber DVDs mit 12 Episoden. Das wird ja keiner machen, wenn wir denn 111 DVDs sammeln. Genau. Also, mal ehrlich. Naja. Aber zum Beispiel bei One Piece oder Dragon Ball ist es ja gut gemacht. Die haben ja auch, keine Ahnung, wie 20 Folgen auf so einer DVD da irgendwie. 27 Folgen, ja. Ja, und also das wird wahrscheinlich genauso gehandhabt, also wenn das eine DVD sein sollte. Also 4 DVDs in einer Box drin. Aber wenn, dann müsste man auch wie bei One Piece oder Dragon Ball nur mit der deutschen Fassung auskommen. Ich denke nicht, dass sie noch die japanische mit Untertiteln draufpacken. Nee, ist ja vollkommener die Irrsinn. Die braucht man ja eigentlich auch erstmal genau, in Deutschland. Genau, die braucht man nicht. Eigentlich nicht. Ist ein gutes Extra. Und viele heulen ja auch immer rum von wegen nur Original und die anders können die nicht. Aber dann brauchen sie auch nicht auf die Veröffentlichung in Deutschland warten. Ja, genau. Dann können sie über andere Sachen sich das anschauen. Anime on Demand, ja. Also gut, wir behalten den Markt im Auge, gucken, was KSM und KC machen. Das sind ja beides die prominentesten Bieter, die jetzt aktuell im Markt da sind, weil KC auch die Rechte an Detective Conan Filmen hat. Was aber nicht bedeutet, dass sie automatisch ein Vorkaufsrecht bei der Serie haben, sondern... Was manche glauben. Ja, aber ich denke mal, wenn jetzt TMS oder wer dahinter steckt jetzt sagt, wir haben die Lizenzen für die Serie wieder und dann kommen da eben KZ an und KSM und bieten einen ähnlichen Betrag, keine Ahnung, welche Größenordnung das ist, und KZ meinetwegen ein bisschen weniger, und dann sagt TMS vielleicht auch, ja komm, KZ hat schon die Filme super rausgebracht, dann kriegen die das eben, also keine Ahnung, wie das abläuft, aber könnte sein. Wird ein heißes Rennen, wir berichten. Ja. Wir können uns aufs nächste Jahr freuen. Ich denke mal, irgendwas wird kommen. Spannend wird's. Spannend wird's. Genau. Genau wie die letzten 10 Jahre. Ja, aber 2006 kamen dann die letzten 9 Folgen. Die Staffel 4 mit Episode 254 bis 333. Begonnen mit Mord im Weinkeller. Weiß ich noch ganz genau. Ja, eine Füller-Episode. Ja, da sollte sich mal was tun. Ja, na jedenfalls wissen wir, dass auf jeden Fall nächstes Jahr etwas definitiv kommt, nicht wahr? Möglich wär's. Nee, sicher wissen wir schon, dass sicher? Oh. Magic Kaito Kid the Phantom Thief nach Deutschland kommen wird. Ja. Und da haben wir jetzt einen Synchronsprecher, also den zweiten nach Keiko Momoi mit Angelina Geisler. Ich danke euch. Haben wir jetzt nämlich den Sprecher von Kaito Kid präsentiert bekommen, nämlich Julia Hagesch. Und ich möchte jetzt, dass ihr alle klatscht und euch alle freut. Ja, auf jeden Fall. Also, genau. Das Kram. Ist die Kram. Stimme. Kleiner Haufen, oder wie? Genau. Tatsächlich konnten wir offiziell bestätigen, Julia Hagesch übernimmt Kaito Kid, übernimmt Kaito Kuroba, übernimmt die Synchronisation in der 12-teiligen Anime-Serie Magic Kaito Kid The Phantom Thief. Ja, das ist auch großartig. Ja, ich denke mal, das ist auch, es war auch für viele das ausschlaggebende Argument, ob sie die DVD oder Blu-ray kaufen oder nicht, weil glaube ich auch. Das ist der Sprecher der Serie. Ja, und wie wir auch exklusiv wissen, war es leider nicht immer ganz sicher, ob Julia Hagesch ihn wirklich sprechen würde. Was genau da die Gründe oder so sind, dürfen wir zwar nicht sagen, aber wir haben Glück gehabt, muss man wirklich sagen, Glück. Da war viel Glück im Spiel und auch viel Wohlwollen, sag ich mal so. Ja. Was mich sehr freut als großer Sagen Fan. Wir so, es ist ein Synchronsprecher, er verdient sein Geld damit. Ich glaube, er ist auch froh, wenn er Jobs kriegt. Ja, aber ich denke, er gehört ja auf jeden Fall, hat ja schon viele Rollen gehabt. Ich denke mal, er kann sich zum Teil auch aussuchen, welche Rollen er spricht. Ja, klar. Julia Hagesch ist kein Unbekannter. Nee, also. Er sucht sich selbst aus, was er spricht. So erfolgreich müsste man sein. Und das zu Recht. Er hat eine wirklich gute Stimme. Das auf jeden Fall. Die von Kaito Kid, ne? Die von Kaito Kid. Wobei ich ja leider schon sagen muss, dass ich mich an die japanische mehr erinnern kann. Woran liegt das ja, wohl? Dann schau dir mal ein paar deutsche Veröffentlichungen mit ihm an. Auf DVD. Er spricht ja zum Beispiel so auch den L aus Death Note, was auch viele oder kennen. Oder Blu-ray, 14. Film. Oder jetzt Magic Kaito Kid, The Phantom Thief, ab Januar bis 29. Mai. Januar oder so. Genau, ne? 29. Januar. Ja, 29. Januar, erste Volume, DVD und Blu-ray und Pappschuber in der Limited Edition, um dann alle 4 DVDs oder Blu-rays reinzubringen. 12 Episoden, 3 je Volume. Bestellt im Wikishop. Genau. Ende Januar, Ende März, Ende April und Ende Mai kommen die DVDs auf den Markt. Oder Blu-rays. So schnell hintereinander? Na, da kann man gar nicht so schnell Geld sparen. Ja, 25 Euro pro DVD. Beziehungsweise, ich glaube, 30 für den ersten, weil da noch ein Pappschuber ja, mit dabei ist. Ja, wegen des Schubers. Aber das ist es auf jeden Fall wert, also. Ja, finde ich auch. Schuber. Ja, warum bieten Schuber. Die sich ohne Schuber an? Ja. Gut, das behalten wir weiterhin auch im Auge natürlich und werden euch darüber berichten. Ihr kennt das Ganze. Dann kommen wir jetzt... Ja, ihr kennt das Ganze, ja. Dann kommen wir jetzt zum Manga in Deutschland. Da haben wir nur eine traurige Meldung. Aber dafür war der Anime in Deutschland natürlich phänomenal besetzt heute. Ja. Und zwar ist beim Manga seit dem 5. November 2015, also dieses Jahr, letzten Monat, erschienen der Scharfschütze aus einer anderen Dimension. 1 und 2. Ichigen no Sniper, Dimensional Sniper. Teil 2 der Anime-Film-Comics dazu ist erschienen. Ach so, ja. Was ist daran jetzt eine traurige Meldung? Leider. Das ist die einzige beim Manga in Deutschland. Ja. Also in diesem Jahr war der Manga in Deutschland ja sehr üppig. Viel vertreten, ja. Und irgendwann geht auch leider das zahlreiche Manga-Jahr mal zu Ende. Genau. Oh. Dafür haben Krimi wir Sommer, jetzt... wir erinnern uns. Oh, schön war's, ja. Oh ja, dafür haben wir jetzt 2 Bände, 1 Film in Farbe. Aber zum Erinnern kommen wir später noch in einem speziellen Themenpodcast. Wir haben natürlich noch unseren Jahresrückblick für euch. Der kommt dann als letzter Podcast in diesem Jahr. Also der News-Podcast hier war nicht der letzte. Ihr dürft aufatmen. Oh, wer ein Glück. Und ausatmen dürft ihr auch. Ja, genau. Ja, zudem hat er jetzt Egmont Manga auch noch bekannt gegeben, dass weitere Anime-Film-Comics nach Deutschland kommen sollen. Zu den nächsten Filmen, nicht wahr, Kevin? Richtig. Es ist nämlich so, dass ein Fan auf Facebook gefragt hat, wie es mit der Veröffentlichung aussieht. Daraufhin gab Egmont Manga erstmals öffentlich bekannt, ja, wir wollen auch die Anime-Film-Comics zu den nächsten Filmen nach Deutschland bringen, sobald diese in Japan verfügbar sind. Da freuen wir uns riesig drauf. Das heißt schon mal, neues Filmfutter im Buchformat scheint garantiert. Genau, zu Film 19, Goka no Himawari, Sunflowers of Inferno oder die Sonnenblumen des Höllenfeuers. Was noch nicht bestätigt ist, ist der übersetzte Titel. Das muss man mit Vorsicht genießen. Ja, wir haben es auch nur in Klammern gesagt. Genau, ich sag alles hier in Klammern. Ja, ich in Anführungszeichen. Okay. Alles. Wirklich alles. Genau, also der Podcast hier ist eigentlich Blödsinn, eigentlich gar nicht zuhören hier. Ja, dann mal weiter direkt zur spoilerfreien Zone, da haben wir diesmal etliche Meldungen für euch, nachdem sie in den letzten News-Podcast, der eher weniger gut bestückt war. Jetzt geht es los mit einem neuen Denkmal, kann man ja schon fast sagen, Denkmal klingt immer so, als wäre er schon tot. Ja. Aber ja, man lebt noch. Mit einem neuen Ehrenmal, klingt auch so, als wäre er schon tot. Ja, sie haben hier mal ein Denkmal wurde geehrt. Gebaut. Neue Statuen. Oh. Nicht wahr, Kevin? Ja, stimmt. Eine neue Kaito-Kind-Statue wurde aufgebaut, aufgestellt in der Präfektur, in der Aoyama geboren ist, in Tottori. Im Geburtsort Hokue, da gibt es auch so eine Gosho Aoyama Manga-Factory. Manga, ja. Ich weiß gar nicht, wie die sagen in den entsprechenden Ländern dazu. Jedenfalls, wunderhübsche Statue. Ja. Die solltet ihr euch mal anschauen bei uns auf conninews.org. Die anderen Verweise kommen später. Später, Philipp, später. Er atmet schon ein, er will schon so, oh Gott, ich kann ihn nicht aufhalten. Jedenfalls, hübsche Statue. Was willst du sagen? Natürlich, wie immer, er hat auch schon 2013 im Dezember einen Bahnhof erhalten. Also nicht erhalten, umbenannt. Einen eigenen Bahnhof hat er nicht bekommen, nein. Einen eigenen Flughafen auch nicht, aber auch der wurde renoviert und umbenannt. Der Tottori Sanddünen Kornen Flughafen. Guten Flug und jetzt ab zur nächsten Meldung. Genau, noch kurz zum Tottori Sanddünen Flughafen oder Kornen Flughafen. Da findet jetzt auch die Mystery Tour statt in der Präfektur Tottori. Da kommen wir ja später noch dazu, wenn ich Kevin hier rausgeworfen habe. Ah. Das heißt, ich wurde gespoilert? Genau, über Filler-Episoden. Dass wir das mal erleben dürfen. Dann kommen wir zur nächsten Meldung, und zwar zu den Einschaltquoten zu den letzten Filler-Episoden. Das war sogar mal recht gut, denn wir hatten in der letzten Zeit ja berichtet, dass die Einschaltquoten recht schlecht waren, eher unterdurchschnittlich, so 6-7%. Jetzt können wir wirklich mal aufatmen bei den letzten Filler-Episoden, die wir auch im letzten News-Podcast besprochen haben. Da waren die Quoten doch sehr... Ja, passabel, 7, 8, 9%. Ja, einmal sogar 10. Einmal über 10%. Also recht gut. Und da kann man wirklich froh sein, dass die Quoten so nach oben geschossen sind, muss man ja fast sagen. Füllerquoten sind ja generell stärker, was in der letzten Zeit aber nicht standardmäßig so war. Aber jetzt haben die Füllerquoten wieder zugeschlagen. Ja, bam! Für mich persönlich ergibt das auch Sinn. Bam! Denn Filler sind ja Fälle, die man nicht kennt. Aus dem Manga, ja. Ja. Und von daher denkt man ja, Mensch, schalte ich ein Fall, den ich gar nicht kenne, kann ich auch mal wieder ansehen. Zum Beispiel Eine Nacht im Kaufhaus, Folge 18, Remastered. Ach, die kennen wir ja schon. Okay. Sogar auf DVD hier in Deutschland, ja. Bei M4E. Erstaunlich ist natürlich auch wieder, dass Conan andere Größen besiegt. Unter anderem One Piece oder ganz neu eigentlich Dragon Ball Super. Super! Ja. Spitze. Super schlechte Quoten. Oder auch nicht. Ja, also der Detective Conan auf dem Vormarsch. Wir berichten natürlich weiterhin, wie sich die Einschaltquoten auch in den kommenden Wochen, Monaten, Jahren hoffentlich verändern. Ja, zu den Füllern später noch mehr. Und wir haben auch schon ein paar Informationen zu einem neuen Opening und einem neuen Ending. die beide am 9. Januar 2016 in Japan starten werden. Am 9. Januar wird eine Spezialepisode ausgestrahlt, ein TV-Special Conan und Ebisu. Und passend dazu wird dann auch am 9. Januar beim ersten Teil dieses Zweiteilers ein neues Opening gezeigt, nämlich das Opening Hane, was übersetzt Feder, genau, Feder heißt, und das wird interpretiert von vom B-Sänger Koshi Inaba, der ja auch schon, glaub, Ending 16 oder so gesungen hat, also ein Ending hat er schon gemacht, alleine und mit B's, wir kennen B's. Don't Wanna Lie? Ja, genau, zuletzt Don't Wanna Lie und davor Rain Man? Was er gesungen hat? Ja, war das nicht das? Die Spielereihe Rayman, der Typ ohne Glieder. Nein, der, mit Regen. Da hat es geregnet in dem Ende, ja. Deswegen hieß er so Rayman. Glaube ich, so mich zu erinnern, ist schon etwas länger her. Ja, ich bin noch bei My Therapy, ne? Und wie heißt das eine Lied? Dynamite. Ja, genau, Dynamite, ja, da bin ich noch. Genau, und wir bekommen natürlich nicht nur ein neues Opening, sondern auch ein neues Ending. Ja, neues, altes Ending, sagen wir mal. Wie wir es schon vom letzten kennen. Genau. Wir hatten ja das Opening 41, das aktuell läuft, von La Pom Pon. Das ist ja so ein Zungenbrecher an sich. Sag das mal drei miteinander. La Pom Pon. Geht. Okay, Kevin hat meine Medaille gewonnen. Das ist ein Pokémon. Oh. Genau. Das Ending 50, auch am 9. Januar, startet es von La Pom Pon. Trägt den Titel Unmei no Rureto Mawashite. Am 9. Januar startet es auch zu dem Conan und Ebisu Special und es wurde ja auch schon in Deutschland umgesetzt mit dem Titel Lauf durch die Zeit, denn dieses Unmei no bla bla bla ist ein gecovertes Opening, das Ending, also jetzt ist jetzt Ending 50, also war mal ein Opening ja. Und ja. Wurde als Opening auch in Deutschland schon gezeigt und die Singles erscheinen dann irgendwann später im Januar, soweit ich das mitbekommen habe. Die erscheinen immer so eine Woche später ungefähr, ne? Ja, 1, 2, 3, je nachdem, was denn jetzt gerade Sache ist. Ich denke mal, der Anime in Japan wird ja auch gesagt haben, wann sie das Opening brauchen oder Ending und dann wird man das dementsprechend hingepackt haben. Ich meine, im Dezember läuft ja kaum noch eine Folge, deswegen sagt man dann, ja komm, Januar, neues Jahr, neues Glück. Und zwar gibt es jetzt zum 20-jährigen Bestehen der Detective Conan Anime, also der TV-Serie, 20 Überraschungen, die nach und nach enthüllt werden. Bisher haben wir ganze 5 Überraschungen präsentiert bekommen, unter anderem ein Trailer zu Film 20, der ja im nächsten Jahr in Japan startet, das Conan und Ebisu Special, das im Januar laufen wird, das wurde schon angekündigt, also es läuft ja am 9. und 16. Januar mit dem neuen Opening und Ending, das aber nicht als Überraschung angekündigt wurde, und irgendwie ein Quiz wurde noch angekündigt und dies und das, könnt ihr die Details bei uns nachlesen, ist in der Regel etwas, was eigentlich nur die japanischen Fans interessiert. Genau. Dennoch, einige Eckpunkte sind auch für deutsche Fans ganz interessant, nämlich zum Beispiel Film 20, der ja auch bald zu uns kommen wird, denke ich mal. 2017, ne? Genau, Herbst 2017 ja. Ist damit zu rechnen. Ja, genau, da gab es jetzt einen ersten Trailer zu den Film 20, leite ich mal direkt über, in dem zahlreiche Organisations- und FBI-Mitglieder gezeigt wurden, nachdem schon vorher zahlreiche Charaktere für den Film bestätigt wurden, Film 20, wurden jetzt noch zahlreiche weitere bestätigt, unter anderem Ai Haibara, okay, Shuji Akai war schon bekannt, Jody, Wermut, Chianti Korn, also alles, was Organisation und FBI betrifft, und zwar nicht diese 0-15 Leute da, die im Hintergrund immer was machen, und auch Rum soll ja mit dabei sein, was ja immer noch ein bisschen für Diskussionsstoff sorgt. Alle drei. Also der Trailer hatte schon einige interessante Szenen, insbesondere bezüglich Rum und den ganzen weiteren Charakteren. Also war recht gut gemacht, hat mir sehr gut gefallen. Und mittlerweile ist ja auch das offizielle Plakat oder Poster enthüllt worden. Das Hammer aussieht. Genau, mit Shuji Akai, Bourbon, Jin und Conan vorne auf dem Poster mit... Ja, auf einem Pferd. Das brennt. Ponita. Ja. Ja. Feuerpferd. Der Fall der roten Pferdes, oder wie war das? Genau, das war ja der Fall mit Inspektor Yuminaga, der erste Fall. Könnte auch mit den chinesischen Tierkalender zusammenhängen, plus dazu die 4 Elemente. Und wenn du zum Beispiel das Jahr des Feuerpferdes hast, dann ist das so ein Unglücksjahr. Das heißt, Mädchen, die in dem Jahr geboren werden, die haben Unglück oder werden keinen guten Mann finden und deshalb datiert man die immer auf das Jahr davor oder danach. Aber das hat wahrscheinlich nichts mit dem Film zu tun. Nee, danke für die tollen Hintergrundinformationen. Also da wäre ich ja nie drauf gekommen. Genau, vielleicht hat er damit was zu tun in dem Film, weiß ja noch niemand. Genauere Details sind ja nicht bekannt. Aber ein bisschen was zum Inhalt ist doch schon durchgesickert. Und zwar sollen in dem Film drei weitere Spitzel der Organisation oder innerhalb der Organisation auftauchen, die zusammen mit Bourbon, Akai und hast du nicht gesehen, und Kira natürlich den Plan vereiteln wollen, den die Organisation hat. Nämlich geht es wieder um einen Speicherchip, wo geheime Informationen drauf sind. Ja, also es sind viele Parallelen zu Film 13 da. Und zwar geht es wieder um die Infiltration der Polizei, einen geheimen Speicherchip, Spitzel oder Mitglieder der Organisation, die nur im Film auftauchen, nämlich drei Stück, die dort wahrscheinlich auch sterben werden oder verbuddelt oder keine Ahnung, was mit denen passiert. Sterben und verbuddeln. Solange es nicht wieder eine Cloud wird. Eine Cloud. Noch eine Cloud. Da speichere ich auch die Daten drauf. Cloud, apropos, ne? Film 17. Die Black Cloud der Organisation. Siehst du überall. Und dann sind da die Daten von den ganzen Spitzeln drauf, genau. Deswegen ist Jin auch immer so pleite. Weil ach, deswegen fährt er so ein altes Auto. Ein altes Auto. Was, der fährt so mehr wert als unsere Karren, die wir hier im Traum haben. Na, im Traum, da fahre ich einen Rolls Royce. Also ach, so ist es nicht. Ja, gut. Bekannt ist noch zu Film 20 der offizielle Titel, der jetzt auch bekannt gegeben wurde, nämlich Junkoku no Nightmare. Also Nightmare, ne? Ein Traum, ja. Junkoku no Nightmare, kann man sich jetzt merken, das ist der Nachfolger von Goka no Himawari und Ichigen no Sniper. ja, ist egal. Immer irgendwas mit No. Sekai no Private Eye. Ja, No ist ja der Partikel. Genau. Der kommt überall vor. Übersetzt heißt der Film Der pechschwarze Albtraum. Wo wir auch schon wieder eine Parallele zu Film 13 haben, wo am Anfang ja der Albtraum war. Ich hoffe, dass es kein Albtraum ist im Film, sondern dass es wirklich zur Sache geht. Ja. Also ja, ich hoffe erstmal, dass der Film kein Albtraum ist. Ich will einen guten Film haben hier. Das ist ja immer so. Welcher Film war denn schlecht? Okay, Film 10, aber es ist was anderes. Ja, kommt immer drauf, wie man sieht. Also bei Film 13 war es ja auch ein bisschen unrealistisch, als die Organisation dann in der Öffentlichkeit herumflog, wo man genau weiß, dass sie das in der Serie nie machen würde. Boom! Darum geht es ja in den Filmen, dass es ein bisschen übertrieben dargestellt ist. Und gut, dann war es das mit dem spoilerfreie Zone, genau. Ich verabschiede mich von unserem Stargast, das ist Kevin. Nein! Doch! Oh. Bleib doch! Dann erzählen Tschüss. Wir dir, wer als nächstes in der Organisation stirbt. Tut mir leid. Also gut, dann ist Kevin jetzt das bewegliche Ziel und... Oh, das 14. Ziel. Ah, ich sehe schon das rote Fadenkreuz auf mich zukommen. Demnach an Tschüss! Tschüss! Gut, dann gehen wir über zum Anime in Japan mit den Spoilern, beziehungsweise sind ja keine richtigen Spoiler, das sind ja Filler-Episoden. 798, das bewegliche Ziel. Was hat sich denn da bewegt, Olli? Ja, da hat sich, das Ziel bewegt, ne? Ja, genau. Und ja, am Anfang hat sich sogar schon was bewegt. Und zwar eine der übertriebenen Conan Power Kick Boots Fußballgürtel-Szenen. Das war der Hammer. Ja, und zwar geht es im Prinzip diesmal auf offener Straße geht es los. Und Conan ist unterwegs und plötzlich hört man, eine Frau sieht nach oben und schreit und man sieht, wie ein Mann von einem Dach fällt und unten auf dem Weg steht ein anderer Mann, der wartet da und der bekommt nicht mit, dass halt über ihm dieser andere Mann gerade im Begriff ist, auf ihn draufzufallen und ihn unter sich zu begraben. Conan reagiert natürlich blitzschnell und schießt diesen Fußball aus seinem Fußballgürtel gegen den gerade herunterfallenden Mann, der dann unversehrt mit ein paar Beulen in der Mülltonne oder in den gelben Säcken, weiß ich nicht, ob es die in Japan gibt, da an der Mülltonne landet und es ist alles gut ausgegangen, niemand wurde großartig verletzt und ja, es ist natürlich alles sehr perplex und man weiß zunächst gar nicht, wie, was ist hier jetzt gerade überhaupt passiert. Ja, dann fangen eben halt die Ermittlungen auch an. Megure und Takagi ermitteln zusammen, und zwar dieser Mann, der da vom Dach gestürzt ist. Das ist ein Mann, der halt in der Bar bekannt war, sozusagen. Der hat öfter mal von Selbstmord geredet, und ja, das ist natürlich nicht so schön. Und der hatte sich da vermutlich dann gerade versucht, vom Dach zu stürzen. Ja, die Ermittlungen gehen dann halt auch noch weiter, und die anderen Anwesenden werden auch befragt, und auch der Mann, der halt unten stand, wird auch befragt, und der spielt eine, ja, zentrale Rolle in der Episode. Er hat ein Stammcafé oder Restaurant, was er immer besucht, und mag da die Kellnerin ziemlich gerne, und von der hat er auch einen Liebesbrief erhalten. Und dann gibt es da noch einen reichen Freund von ihm, der, ja, so ein bisschen, naja, wie die Reichen manchmal so sind, der wirkt ein bisschen unsympathisch, und der hat alles, und ja, kommen viele Charaktere in der Episode drin vor. Ja, es entwickelt sich doch recht interessant, muss man dann sagen, was dann letztendlich aus diesem vermeintlichen Selbstmord wird und wer da alles dann drin verstrickt war und wer wie was geplant hat. Und das fand ich wirklich sehr gut inszeniert dieses Mal. Und ja, deshalb gehe ich auch direkt mal zur Bewertung über und muss sagen, ja, die Episode hat mir wirklich sehr gut gefallen. Am Anfang, als ich die Szene mit dem Fußballgirl gesehen habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, jetzt, was ist das denn jetzt, sowas Übertriebenes sehe ich doch sonst nur in den Filmen, und dachte schon so, ach nö, bin ja kein Freund von diesen eher unrealistischen Dingen. Aber im Laufe der Episode hat sich das dann ja komplett ins Gegenteil verkehrt und war in dem Fall dann auch nicht mehr so ausschlaggebend, weil ich dann halt fand, es war wirklich gut nachzuvollziehen. Man konnte selbst als deutscher Fan sehr gut miträtseln, und ich habe den Fall auch selbst gelöst, muss ich dazu sagen. Also wirklich gut nachvollziehbar. Man kann sich selber sehr gut seine eigenen Gedanken machen und welche Wendungen dann da auch in der Episode drin vorkommen. Also finde die Episode sehr empfehlenswert, würde sagen, die schaut euch doch unbedingt mal an. Also ich würde mich darüber freuen. Ich würde sie auch gerne nochmal sehen. Und ja, ich vergebe auf jeden Fall eine Bewertung von 4 von 5 Fußbällen. Ja, der Bewertung schließe ich mich auf jeden Fall an. Das war eine sehr unterhaltsame Episode mit ein paar kleinen Schwächen. Insgesamt aber sehr unterhaltsam. Und vor allem der Anfang mit den Power-Kick-Boots. Oh mein Gott, also besser kann man eine Filler-Episode kaum beginnen. Unrealistisch wie sonst was, aber nicht schlecht, wie der Mann dort in den Müllcontainer fliegt. Also wäre das irgendwie eine Leiche oder sonst kann weg. Naja, lustig wäre es doch, wenn es abgeholt werden würde oder das Opfer, das wiederkam oder keine Ahnung, was man noch hätte machen können. Ja, also ich schließe mich da auch an. 4 von 5 ist, denke ich, eine gute Bewertung. 4 von 5 Müllcontainern. Für einen Fillerfall ist das eine ordentliche Bewertung. Ja, auf jeden Fall, also. Nicht so gut wie die Folge mit Takagi und den Handschellen, aber man kann nicht alles haben, ne? Ja, leider. Ja, stimmt, Handschellen gab's diesmal nicht. Dann machen wir direkt weiter mit der Episode 799, Schlussfolgerungswettkampf der Detective Boys in einem verschlossenen Raum. Nicht wahr, Bianca? Ja, genau. Es geht nicht wirklich um einen verschlossenen Raum, wie ihr jetzt denkt, sondern um eine abgegrenzte, ja, Baustelle ist es noch nicht, sondern ein Grundstück eines ehemaligen Hauses mit Pool dazu. Das Haus steht jetzt aber nicht mehr und die Detective Boys dürfen auf diesem Grundstück Fußballspielen üben, weil der Professor zufällig den Eigentümer kennt, der das Grundstück eigentlich verschlossen hält, eingezäunt mit hohen Mauern, mit Stacheldraht und Glassplittern drauf, dass da keiner reinkommt. Und als die Detective Boys da ankommen, steht da ganz viel Polizei, Inspektor Megure, Takagi, wie immer dieselben. Und im Pool liegt eine Leiche. Keiner weiß, wie sie hingekommen ist. Und die Detective Boys sind natürlich beleidigt, weil sie auf diesem Gelände jetzt nicht mehr Fußball spielen dürfen. Oh. Also überlegen sie, wie die Leiche in den Pool kam, wer sie womöglich umgebracht hat. und kommen zu dem Entschluss, dass es sich dabei um die Leiche eines berühmten Diebes handelt, der an Hauswänden hochklettert und dort in höher gelegene Wohnungen einbricht. Man kann sich seinen Teil dazu schon denken. Deshalb will ich da jetzt mal nicht weiter spoilern. Es wird auf jeden Fall noch ganz lustig. Allzu spannend jetzt nicht, aber lustig. Vor allem haben die Detective Boys 1000 Ideen, was passiert sein könnte, wie der Täter, von dem sie zuerst ausgehen, und das Opfer auf dieses Grundstück gekommen sein könnten. Sie haben 1000 Theorien, die immer lustig dargestellt werden in einer kleinen Parodie. Und allein deshalb fand ich, dass diesmal einer der amüsantesten Filler-Fälle gezeigt wurde. Und ich würde diesem Fall, auch wie eben Olli, 4 von 5 Sternen geben. Ja, ich habe die Episode auch gesehen, war wirklich sehr lustig, muss man sagen. Also allein, was sich die Detective Boys da alles ausdenken und wie dann die Animation war mit dem obligatorischen schwarzen Täter oder ja, Opfermännchen, ja. Und wie er dann immer auf diesem Stacheldrahtzaun da, der da oben drüber hängt, was Bianca ja so schön beschrieben hat. Ja, der verhält ja wirklich immer auf diesen Stacheldraht. Genau, und dann immer, also wirklich sehr lustig. Und vor allem dieser Schrei in dieser tiefen Täterstimme. Ja. Und was, dann überlegen sie ja auch wirklich so nicht nur, dass sie ziehen ja wirklich so alle möglichen Theorien in Betracht von schubsenden, runterfallenden Tätern, von Unwettern, also wirklich alles und im Prinzip alles nur, weil sie Fußball spielen wollen und ja, im Prinzip, also wie gesagt, das war sehr gut und auch ja, dann am Ende, das war auch alles sehr gut. Das Einzige, was ich halt ein bisschen komisch fand, war halt die Szene, wo dann, nachdem sie ihre ersten Überlegungen angestellt hatten, was passiert sein könnte und sie dann auf eine Lösung kommen, dann wollen sie rausgehen und dem Inspektor das erzählen, dann öffnet er die Tür und sagt, jo, haben wir selber schon alles rausgefunden. Ja, das war so ein bisschen, da dachte ich, warum, er lässt sie erst alleine mit dem Ding, ja, ihr könnt erst Fußball spielen, wenn wir rausgefunden haben, was passiert ist, geht weg, sie überlegen, er kommt wieder, ja, wissen wir schon. Also, das war so ein bisschen fehl am Platz, so. Ja, ist auch nicht typisch Detective Conan. Normalerweise ist ja so, dass die Detective Boys rausfinden und dann der Polizei das verklickern, weil die Polizei mal wieder nichts blickt. Ja, ja. So ist es ja immer. Dieses Mal. Vor allem belauscht er die und gibt denen dann aber noch weitere Informationen. Welcher Polizist gibt denn bitte Kindern Informationen? Naja, Inspektor Maguire hat sich ja gefreut. Oh, gut, dass ihr da seid, Kinder. Naja, aber. Ja, wie immer. Ist ja auch was anderes. Naja, jedenfalls, war das wirklich eine sehr amüsante und auch nachvollziehbare Folge und ja, ich würde sagen, gehört auch zu den besseren Episoden und ja, würde bei meiner Bewertung wie eben bleiben und mich Bianca auch anschließen und vergebe 4 von 5 schwarze Männchen. Ja, sehr lustig, bisschen vorhersehbar teilweise, hatte ich das Gefühl, aber die Szenen, die sie dort gezeigt haben, was die Detective Boys sich ausdenken, es wurde ja immer lustiger. Ich dachte mir, die können da jetzt nicht noch irgendwas draufpacken. Und dann kam noch ein lustigerer Gag. Also ich habe mich teilweise weggeschmissen. Also es war sehr grandios. Hat mir viel Spaß gemacht. 4 von 5 Helikoptern, mit denen er dort hingeflogen ist. Oder keine Ahnung was. Also ja. Meine Sterne waren ja langweilig. Vor allem kamen die nicht mehr drin vor. Ich hätte Waschmaschinen vergeben sollen. Wieso Waschmaschinen? Keine Ahnung, vielleicht kamen die auch drin vor. Ich weiß es nicht mehr. Die kamen definitiv drinne vor, die hatten auch was damit zu tun. Spoiler. Ich weiß noch, dass er dort als Seiltänzer darüber gelaufen ist, über so ein Seil. Naja, das stimmt, das gab's ja auch noch. Ja. Schaut es euch an und schreibt in die Kommentare, was hat die Waschmaschine damit zu tun. Und welche, was würdet ihr vergeben? Nun gut, genau. Wir kommen weiter zur nächsten Episode, 800, auf der Jagd nach 100 Millionen Yen. Okay, Mimia. Und die wird uns jetzt... Genau, und die wird uns jetzt auch vorstellen? Bianca vorstellen. Ja, genau, in Stereo. Danke, danke, Jungs. Ja, Folge 800 ist nicht, wie wir erwartet haben, Folge ein 800? Ein super tolles Special mit den Männern in Schwarz oder sowas. Nein, es ist ein sehr durchschaubarer Fillerfall, wie ich sagen muss, in dem es darum geht, dass ein kleines Mädchen entführt worden ist und als Lösegeld die Summe von 100 Millionen Yen gefordert wurde. An der Stelle fand ich den Vater ein bisschen komisch, dem es anscheinend mehr um sein Geld ging als um seine Tochter. Aber, naja, sehr suspekt. Jedenfalls wird die Haushälterin darum gebeten, das Geld zu übergeben und wird auf eine Reise durch die ganze Stadt geschickt, in der sie den Fluchtwagen austauschen muss, das Geld später in Diamanten austauschen muss und so weiter und so fort. Natürlich immer im Gepäck die Polizei, die per Funk erreichbar ist. Und zwar stehen nämlich Megure, Takagi und sogar Sera in Kammerjägerverkleidung in dieser Villa der reichen Leute, haben eine Funkverbindung aufgebaut und kommunizieren mit der Frau, was der Entführer natürlich auch schnell herausfindet und das Ganze abbrechen lässt. Und am Ende ist es dann mal so ganz eben schnell, kurz nach dem Abbruch der Verbindung, Conan, der den Fall aufklären kann, plötzlich und unerwartet im Privatzimmer des Täters auftaucht und ihn letztendlich stellt. Also ich muss sagen, ich fand die Folge leider sehr absehbar, auch viel weniger amüsant als die beiden davor und würde ihr deshalb nur mittelmäßige 2,5 bis 3 Glasflaschen geben. Ja, also ich mach dann einfach mal weiter. Fand die Episode vom Witzigkeits-Humor-Faktor natürlich auch nicht mehr so wie die vorige, aber wäre ja auch bisschen verwunderlich, wenn nicht. Destotrotz fand ich sie auch nicht schlecht. Ein bisschen ungewohnt war der Anfang, so dass man direkt im Geschehen drin ist. Ich musste mich erstmal dran gewöhnen, dass wir uns mitten bereits in der Geiselnahme befinden, weil normalerweise ist es ja andersrum. Man kommt mit Conan sozusagen in den Fall rein. Diesmal nicht. Man kommt direkt in das Wohnzimmer, wo bereits alle versammelt sind und man weiß gar nicht, wo bin ich gelandet? Was ist los? Hallo? Ich weiß nicht. Naja, jedenfalls, kommt man da doch recht schnell rein und ja, ich fand's recht interessant auch. Also diese Geiselnahme hatte man ja schon mal und dachte am Anfang auch, dass ja der Täter dann doch vielleicht ein bisschen, nicht so schlau ist, weil er ja wirklich, man hat ja die Frau im Prinzip die ganze Zeit begleitet und dann hatte sie ja verschiedene Gimmicks dabei, wo die Polizei sozusagen ihre Funkgeräte versteckt hat und da könnte man eigentlich, dachte ich, als Täter drauf kommen, also zumindest so auf die offensichtlichen Varianten, wie zum Beispiel den Wagen oder so. Aber er hat sie ja dann auch wirklich rausgefunden und ja, dann hat er sozusagen der Polizei die Trümpfe aus der Hand gespielt und ein Mikrofon nach dem anderen ausgeschaltet. Das, ja, hat sich dann gewandelt und da fand ich schon, jetzt wird's spannend und ja, wie dann der Polizei dann am Ende mehr und mehr dann sozusagen die Hände gebunden wurden. Das war, ja, doch sehr interessant. Ja, dann, allerdings das Ende war dann so ein bisschen, das fand ich dann doch nicht, hat nicht mehr so ganz zu der spektakulären Verfolgungsjagd oder Geisel-Lösegeld-Forderungssache gepasst. Und ist aber eine Episode, man kann sie gucken, wenn man so ein bisschen auf Geiselnamen, Auflösungen und so steht. Würde ich sagen, einfach mal angucken. Also verpassen tut man dadurch nichts und es ist aber auch nicht schlecht, wenn man sie mal gesehen hat. Und ich bleibe bei einer Durchschnittsbewertung von 3 von 5 Lösegeldscheinen. Gut, dann gehen wir direkt über zur Episode 801. Die Mystery Tour, nämlich die Totori Sanddünen Mystery Tour. Da wurde jetzt auch schon die erste Episode gezeigt. Der Kurayoshi-Teil. Nicht wahr, Olli? Ja, so sieht's aus. Und Wir erinnern uns an den Anfang des Podcasts. Totori haben wir doch schon mal gehört. Totori Sanddünen haben wir auch schon mal gehört. Ja, wir befinden uns auf jeden Fall in Totori, wo die diesjährige Mystery Tour stattfindet. Geht es zu Beginn, also es geht wie gesagt nach Totori. Kogoron hat diesmal eine Glückssträhne und er hat eine Reise nach Totori gewonnen, so wie ich das, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ja, da kommt es auch gleich zu einer skurrilen Szene, wo Kogoron auf dem Berg, auf einer Sanddüne vielleicht sogar, mit Ran und Conan ist und er dem armen Conan eine ziemlich interessante Prozedur unterzieht. Also, ja. Sehr merkwürdig, lustig, man weiß es nicht. Das war der Hammer. Aber das Schicksal bestraft ihn natürlich dann sofort. Ja, dann kriegen wir nach dem Opening dann, wie gewohnt bei einer Mystery-Tour, sehr schöne, interessante Einblicke in die Präfektur von Totori, die dortigen Sehenswürdigkeiten, Orte, Natur, also wirklich wie immer top dargestellt. Also das Highlight war, fand ich, diese Sanddünenausstellung, welche ich auch schon mal eine in echt besuchen durfte. Also es ist faszinierend, was die Leute alles aus Sand machen können. Und ja, es bleibt leider nicht so friedlich, denn man merkt schon, draußen auf der Straße sieht man dann halt schon einen Streifenwagen, der unterwegs ist, und Conan, Kogoron und Ran finden dann auch in einem Gebäude eine gefesselte Frau und neben ihr liegt ihr kleines Kind. Und ja, das ist natürlich dann erschreckend sozusagen, diese Frau da zu finden, und ja, die wird dann natürlich sofort befreit. Und ja, als Indiz auf den Täter haben wir diesmal einen Kamelanhänger. Ja, und dann beginnen auch die Ermittlungen schon mit einem Kommissar, den man wohl schon aus den Mystery-Touren oder so, er ist auf jeden Fall bekannt, weil Kogoron halt ihn wiedererkennt. Also ich habe ihn jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt wiedererkannt. Ich auch nicht, aber ist wahrscheinlich der Polizist aus Totori, anders kann ich mir nicht vorstellen. Ja, und ja, dann schildert halt sozusagen die gefesselte Frau im Beisein, ich glaube dann ihrer Familie, wo sitzen sie dann alle, mit dem Oberhaupt, die große Familie sitzen dann halt in dem einen Raum, und dann wird halt geschildert, was überhaupt passiert ist, und die junge Frau wurde im Prinzip plötzlich von einer Person angegriffen, mit einer Vase niedergeschlagen, und dabei wurde dann ein wertvolles Objekt gestohlen. Was das genau war, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Kenne ich nicht, dieses Objekt. Ich kenn's auch nicht, aber es war wertvoll, offenbar. Ja, deshalb wird dann jetzt sozusagen, gilt es jetzt halt rauszufinden, wer war denn der Täter, wer hat die Frau angegriffen und wer hat das Objekt gestohlen, wo ist es? Und nebenbei erfahren wir halt auch so die Einblicke in die halt, in die Familie. Und ja, ähnlich wie beim Albtraumschiff, sag ich mal, ist ja eine ähnlich große Familie, ja, kommt es sozusagen raus, dass halt das ganze Familienleben nicht unbedingt immer harmonisch ist. Und ja, das, denke ich mal, dürfte noch sehr interessant werden, was wir dann so letzten Endes dann, über die Familie noch so erfahren und dann halt auch hauptsächlich, wer denn der Täter war, wo das Objekt ist, ob es gefunden werden kann. Und ja, bin ich ja mal gespannt, was uns dann in der zweiten Episode noch erwartet. Und ja, ob wir noch ein paar interessante Einblicke in die Natur und noch vielleicht noch ein paar lustige Szenen zu sehen bekommen. Ja, ich fand die Episode auf jeden Fall auch sehr interessant, also sehenswert auf jeden Fall, allein halt auch schon wegen dem Mystery Tour Sehenswürdigkeiten Event, sage ich mal, nenne ich es mal so. Und ja, das war wirklich wieder sehr schön, was man da zu sehen bekommen hat. Da hat man direkt Lust, auf jeden Fall auch mal nach Totori zu fahren und sich das alles anzugucken. Neben der Conan Manga Factory und der Kaito Kid Statue und was es da nicht alles noch gibt. Und ja, ich bin gespannt, was denn dann noch kommt. Momentan verweile ich bei einer Durchschnittsbewertung von 3 von 5 Sandskulpturen. Gut, dann machen wir weiter direkt mit den nächsten Episoden, die euch noch erwarten in den kommenden Wochen. Am 12. Dezember läuft in Japan die Episode 803, auch wieder eine Filler-Episode. Hütet euch vor Feuerfallen, klingt wieder sehr spannend. Danach gibt's dann 2 Wochen Pause, das heißt, 3 Wochen Pause sogar. 19., 26. und 2., also 19. und 26. Dezember sowie 2. Januar läuft keine Episode im japanischen Fernsehen. Dafür am 9. Januar dann das TV-Special Conan und Ebisu, der mysteriöse 18. Kabuki Teil 1 und am 16. Januar dann der zweite Teil dazu. Am 9. Januar zudem dann mit dem neuen Opening und Ending, wo wir kurz vorher ja schon drüber gesprochen haben. Gut, dann machen wir direkt weiter mit dem Manga in Japan. Da gab es ja auch einige interessante Kapitel zu begutachten. Wir beginnen mit dem letzten Fall um die Girly Band, der jetzt abgeschlossen wurde. Kapitel 938, ausgelöschter Hinweis, Kapitel 938, das Verbrechen im toten Winkel. Ja, genau. Was gibt's da noch groß zu sagen? Der eigentliche Fall im Aufnahmestudio, im Tonstudio, ist ja eher in den Hintergrund gerückt. Ist ja ein normaler Standard 0815 Fall, 3 Verdächtige, einer von ihnen war der Täter. Motiv ist natürlich wieder irgendwie Eifersucht oder Geld oder was auch immer. Aber was ganz interessant ist, es gibt ein paar Informationen zur Haupthandlung am Ende des Falls. Und zwar unterhalten sich dort Masumi Sera, Conan Ran und Sonoko. Ja, Sonoko auch ein bisschen miteinander und sprechen die über... Zu. Bitte? Die hört nur zu. Ja, genau, die hört nur zu. Und sprechen über unter anderem Shuichi Akai und ihren weiteren, nee, nicht den weiteren Bruder, sondern über den, mit dem sich Shuichi Akai damals am Bahnhof getroffen hat, wo Masumi Sera auch mit dabei war. Die Szene hat ja am Anfang des Falls eine Rolle gespielt. Ja, also ich sag mal so, wenn man die Story schon so ein bisschen, also die Gedanken um diese, um Akai, um Bourbon und so, gerade auch, was jetzt in Deutschland aktuell lief, die Auferstehung von Shuichi Akai, wenn man das im Hintergrund hat und sich da schon so ein bisschen seine Gedanken zu macht, ja, dann kann man eigentlich auch schon die Gedanken von Bourbon sozusagen nachvollziehen. Ja, also die, die Quintessenz aus diesem Fall ist eigentlich nicht der Fall an sich, sondern am Ende das Gespräch, das sie dort führen und auch am Anfang die Hinweise, die es gibt mit den kleinen Rückblenden zu dem Bahnhofsgeschehen. Und rauskommt jetzt eben für Conan, dass Sera und Akai Geschwister sind, was er sich vorher auch schon dachte, aber nicht wusste. Jetzt hat er es bestätigt bekommen. Und es wird eben angedeutet, dass die Person, die mit Akai und Sera dort am Bahnhof war, das war eben Scotch. Und höchstwahrscheinlich kam dann auch noch Bourbon dort mit dazu, was aber nicht sicher ist. Und ja, es stand er da nicht im Hintergrund? Ich meine, ihn im Hintergrund gesehen. Ja, aber es ist nicht raus, dass er es wirklich ist. Er sah nur so aus wie Bourbon. Ach so, er sah nur so aus. Also es war höchstwahrscheinlich Bourbon. Und die andere Person, die dort war, die Sera das Klavierspielen bei... Klavierspielen, Gitarre. Ja. Gitarre. Klavierspielen am Bahnhof beibringen, ja. Gitarre spielen beigebracht hat. Was, Gitarre? Nicht Geige? Ja, Gitarre. Irgendein Instrument halt eben. Und kein Folterinstrument, ja, die Gitarre beigebracht hat, das war Scotch. Und Scotch wurde höchstwahrscheinlich irgendwann von Shuichi Akai umgebracht. Ja. Das sollte man vielleicht wissen. Und es ging gut voran, also durchschnittlicher Fall. Ich würde hier eigentlich 3 von 5 geben, aber durch den Haupthandlungsstrang, der hier am Ende und am Anfang aufgeworfen wird, gehe ich zu 4 von 5 Gitarren. Ja, würde ich mich auch anschließen, also am Anfang... Ja, fand ich den Fall noch, sag ich mal, recht interessant, da es ja auch um Musik ging und um eine Band und so, habe ich gedacht, oh ja, das klingt recht interessant, naja, und dann im Laufe des Falls ging das halt immer mehr so in die Standardschiene und dann halt durch die Haupthandlung, als dann die Rückblende kam, war natürlich alles andere vergessen und es waren hauptsächlich nur noch die Rückblende-Gedanken da und ja, auf jeden Fall. Ja, wirklich sehr interessant. Lustig fand ich auch die Szene, wo Megure dann vor dem Notebook, vor dem Notenbuch steht und dann die eine ihr dann erzählt, ja, guck mal, diese Noten sind so und so und das musst du so und so machen. Und Megure denkt sich nur, ich verstehe kein Wort von dem, was in diesem Buch steht. Den Computer hochheben, wie war das? Ja, genau. Also, ja, auf jeden Fall freue ich mich dann auf ein, zwei Jahre, wenn wir das auch bei uns in Deutschland lesen dürfen. Ja, ein Jahr und ein bisschen. Und ja, vergebe, schließ mich Philipp an und vergebe auch 4 von 5 Noten. Ja, da sind wir uns ja einig und gehen direkt weiter zum nächsten Fall, Kapitel 939, Mittagessen im Kaufhaus und 940, verstreute Zeugenaussagen. Da geht es um einen Fall in einem Kaufhaus mit den Detective Boys und Professor Agatha natürlich, die dort unterwegs sind und essen sind. Am Anfang macht sich Connor noch ein paar Gedanken zu Sera und Akai und dem mysteriösen Mädchen, das dort immer auftaucht, das ihr sicherlich auch kennen dürftet. Überlegt dann, was dort Sache ist. Paar interessante Details auch dazu. Ja, danach geht der eigentliche Fall weiter. Sie sind eben essen, was Professor Agatha natürlich sehr freut, der sich den Bauch vollschlägt. Ja, der gewinnt ja auch in letzter Zeit immer irgendwelche Coupons oder alle so. Alle gewinnen, ja. Naja, irgendwann kommen sie dann ins Kaufhaus rein, weil der Professor zu den ganzen Kindern sagt, dass sie sich alle was aussuchen dürfen im Kaufhaus. Und dann sind sie dort verstreut und laufen durch die Gegend und auf einmal wird dort irgendjemand abgestochen. Wie es so üblich ist bei Detective Conan, irgendeine Leiche muss es ja geben. Und ja, dann geht's eben darum, wer hat diese Leiche abgestochen. Es gibt natürlich 20 Verdächtige, nein, 3 gibt es. Und einer davon wird der Täter gewesen sein. Komischerweise hatten alle mit ihrem Chef, also der Chef ist der Typ, der jetzt tot ist, hatten alle Verdächtigen Streit, oh Wunder, und hätten demnach alle ein Alibi. Und ja, ja, 0-15 ja. Fall. Interessant ist dabei noch, dass die Detective Boys Ayumi, Mitsuhiko und Genta den Täter gesehen haben wollen oder haben und beschreiben ihn aber alle vollkommen unterschiedlich. Und tja, das ist der Knackpunkt sozusagen. Für Conan. Ja, genau. Genau. Ja, also bis auf die Haupthandlungsgeschichte am Anfang, dass zum Beispiel dieses Mädchen höchstwahrscheinlich Mary heißt und ja die kleine Schwester außerhalb des Territoriums ist. Also ein bisschen was fasst er nochmal zusammen, was so passiert ist in letzter Zeit. Und wirft die gängigsten Fragen auf, die sich so die Leser auch stellen könnten. Einige davon kann man sich vielleicht schon ein bisschen in Theorien erdenken, aber alles wirft er nochmal auf und ja. Ich denke mal, da wird am Ende des Falls auch noch ein bisschen was kommen, dass da ein oder zwei Rätsel aufgeklärt werden, denn warum sollte er es am Anfang aufwerfen, wenn am Ende nichts aufgeklärt wird? Wäre ein bisschen komisch. Demnach hoffe ich da auf ein gutes Ende und vergebe vorerst aber nur 3 von 5 Kochschürzen. Ja, also wir haben ja wirklich eine Menge Fragen, die wir beantwortet haben wollen, die sich einem stellen. Mir stellt sich beim Lesen also so die Frage, wie kommt er denn auf den Namen von dem Mädchen? Hat man das irgendwie mitbekommen? Also, ich fand das so ein bisschen, habe ich irgendwas überlesen? Also, ich war etwas verwundert, als ich das gelesen habe. Tja, also ich habe es auch nicht gelesen, aber vielleicht weiß er was, was wir nicht wissen. Das zählt dann wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie es bei Ai damals. Ich glaube, bei Ai war es damals so, dass er gesagt hatte, ja, soweit ich mich erinnere, hatte sie mal gesagt, dass... Aber sowas habe ich jetzt hier nicht gelesen. Nee. Naja, man weiß es noch nicht. Also, der Fall ist ja auch noch nicht abgeschlossen, nicht wahr? Nee, ein Kapitel kommt noch, höchstwahrscheinlich. Mal abwarten, was da jetzt noch so bei passiert. Also, ja, interessant finde ich es auf jeden Fall halt. Aber das Schema hatten wir ja eigentlich auch schon mit den 3 Zeugen und den verschiedenen Sichtweisen. Damals noch im deutschen Manga und im deutschen Anime noch als... Takagi damals, ich glaube, da hatte Miwako eine Verabredung mit Shiratori und Takagi sollte sie retten und da war so ein Überfall in dem Laden, wo der eine Mann dann gesagt hatte, er ist ja so und so groß und grüne Jacke und der andere, nee, blaue Jacke. Und ja, genau, ist ähnliches Prinzip. Genau, also. Das so in das Prinzip geht das, ja, also bin ich ja mal gespannt, wie es diesmal aufgelöst wird, ob es da auch irgendwelche verschiedenen Blickwinkelweisen gibt. Und ja, ich würde jetzt sagen, auch wenn wir einige Informationen über die Haupthandlung haben, so gravierend finde ich sie jetzt nicht, sind ja auch meist nur so, was bisher schon bekannt war, bis auf den Namen jetzt. Gut, aber würde ich mich dann auch erstmal Philipp anschließen und würde auch bei einer Durchschnittsbewertung momentan bleiben bei 3 von 5 Baseballschlägern. Nun gut, dann sind wir auch schon durch für den heutigen News-Podcast. Wie gewohnt könnt ihr uns auf Facebook folgen, facebook.com/connernews, twitter.com/connernews, instagram.com/connernews. Auf Snapchat sind wir als Connernews, unseren Connercast könnt ihr auf iTunes hören, als Connencast sind wir dort zu finden, connernews.org, connenforum.org, connenwiki.org, überall findet ihr uns. Das waren die Verweise. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Jo, macht's gut und ja, einen schönen restlichen Dezember noch und ja, ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Tschüss Leute, schöne Woche, folgt uns auf Twitter, Facebook, überall, aber nur nicht überall hin, denn das wäre gruselig. Bis dann!